Aufgabe 6. In Ihrem kommunikationswissenschaftlichen Seminar geht es heute um das Thema Medienkonsum in Deutschland. Ihre Dozentin, Frau Dr. Krusche, verteilt zwei Grafiken mit dem Titel Ausgaben deutscher Privathaushalte für Medien und bittet Sie, anhand der Grafik Gründe und Entwicklungen der Ausgaben für Medien vorzutragen. Nennen Sie die Gründe für die unterschiedliche Höhe der Ausgaben von 1993 bis 2003. Stellen Sie dar, welche Tendenzen Sie für die Zukunft erwarten. Verwenden Sie dabei Informationen der Grafik. Könnten Sie uns bitte diese Problematik anhand der Grafik etwas genauer erläutern?